Kapitel 03. Eine prophetische Vision der letzten Tage. Mit den Augen meines Herzens habe ich die leidenschaftliche und hingegebene Braut ebenso deutlich gesehen wie die selbstsüchtige und besiegte. Ich habe dies in mehreren prophetischen Visionen und Träumen gesehen, die mir der Herr in den letzten Jahrzehnten gnädig geschenkt hat. Viele dieser Visionen verstand ich nicht, als ich sie empfing, aber im Laufe der Jahre wurden die Bilder klarer. Ich habe eine Kirche gesehen, die in zwei Gruppen gespalten ist, diejenige, die Jesus mit ganzem Herzen verfolgt, die sich dafür entschieden hat, dem Lamm zu folgen, wohin auch immer es führt und was auch immer es kostet, und die immer von Tag zu Tag lernt, sich mehr auf die Genügsamkeit Jesu zu verlassen. Ihr Ziel ist es, ihn jeden Tag besser kennenzulernen und ihn und alle anderen mehr lieben zu lernen. Sie wünschen sich vor allem die Intimität mit ihm. Dann gibt es noch die andere Gruppe innerhalb der Kirche, die den Weg der Selbstsucht, Selbstverwirklichung und Selbstbefriedigung gewählt hat. Sie werden völlig getäuscht und haben nicht einmal erkannt, dass die Täuschung gerade deshalb so gefährlich ist, weil sie nicht erkennen, dass sie getäuscht werden. Je mehr sie ihren gewählten Lebensstil rechtfertigen, desto größer werden Täuschung und Blindheit. Sie haben die innere Befriedigung, die sich daraus ergibt, dass sie sich Jesus hingeben und sich ausschließlich auf ihn verlassen, durch die äußere Befriedigung ersetzt, dass ihr fleischlicher Wunsch erfüllt wird. Sie erkennen nicht, dass diese äußere Befriedigung eine Fälschung und eine Falle des Feindes ist, in den sie tappen wollen. Währenddessen weint ihr Bräutigam über sie und sehnt sich danach, dass sie zu ihm als ihrer ersten Liebe zurückkehren, dem Allgenügsamen, der ihnen die tiefste Befriedigung gibt, die auf Erden möglich ist, wonach sich ihre Herzen wirklich sehnen. Der Bräutigam weint über seine Braut. Er hofft, dass ihre innere Leere, ihr Mangel an Frieden, ihre Verwirrung, ihre Wut auf andere, sich selbst, ihre Umstände und oft sogar auf Gott sie aufwecken und dazu führen, dass sie in seine liebevollen und fürsorglichen Arme zurückläuft. Er wartet geduldig und weint. Gleichzeitig nutzt der Teufel alle möglichen Mittel, um die natürlichen und fleischlichen Sinne der Braut Jesu anzusprechen, indem er ständig schmutzige Lügen über sie ausspuckt, die in der unsichtbaren Welt eindeutig als eine schleimige, klebrige und eklige Substanz wahrgenommen werden können. Oh, wie ich das in der spirituellen Welt gesehen habe. Ich wünschte oft, es gäbe Worte, um zu beschreiben, was ich gesehen habe, aber es gibt keine. Deshalb muss ich darauf vertrauen, dass der Heilige Geist sein Werk verrichtet, was weitaus besser ist, als perfekte und menschlich weise Worte zu haben. Die Lügen des Feindes haften leicht an den Herzen aller, die den Weg der Selbstbefriedigung und Selbstvertrauen gewählt haben. Sie sind in der spirituellen Welt für alle sichtbar, deren Augen geöffnet sind und gelernt haben, in diesen Bereich zu blicken. Doch für diejenigen, die getäuscht werden, weil sie sich dafür entschieden haben, den Weg der Demut zu verlassen, der sich im völligen Vertrauen auf den allgenügsamen Jesus ausdrückt, sind diese klebrigen, schleimigen und groben Lügen unsichtbar und durchsichtig. Der Ausgang. Gibt es Hoffnung? Kann man jemals aus dieser Täuschung herauskommen, vor der uns die Bibel in Bezug auf die Endzeit warnt? Natürlich gibt es das, und es ist nicht einmal kompliziert. Man nennt es Reue. Wir erkennen einfach unsere Entscheidung an, den falschen Weg eingeschlagen zu haben, und kehren zu Jesus zurück, im einfachen Vertrauen und Vertrauen auf seine Allgenügsamkeit. Wir nehmen Römer 12, 1-2 und Galater 2, 20 an und machen sie zur Meditation unseres Herzens und zu einem Lebensstil. Ich flehe euch daher an, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Körper als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darbringt, das euer vernünftiger Dienst ist. Und passe dich nicht dieser Welt an, sondern wandle dich durch die Erneuerung deines Geistes, damit du beweisen kannst, was der gute, annehmbare und vollkommene Wille Gottes ist. Römer 12, 1-2. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden, es sind nicht mehr die, die leben, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Galater 2, 20. Diese Wahrheiten müssen zu unseren Wahrheiten werden. Wir müssen sie annehmen, nicht nur mit Worten, sondern mit Taten, die beweisen, dass unsere Worte eine Bedeutung haben. Denken Sie daran, Sie haben die Macht der Dreieinigkeit an Ihrer Seite, zusammen mit allen Engeln, die Gott Ihnen zugewiesen hat, um Ihnen auf dieser Reise zu helfen, und der großen Wolke von Zeugen, die Sie anfeuern. Die eigentliche Frage ist, sind wir bereit, der Täuschung zu entgehen? Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sorgfältig und gebeterfüllt über diese Worte des Apostels Petrus nachzudenken, eine Warnung für die letzten Tage, in denen wir leben. Denn wenn Sie, nachdem Sie durch die Erkenntnis des Herrn und Erlösers Jesus Christus den Verunreinigungen der Welt entronnen sind, erneut in sie verstrickt und überwunden werden, so ist das letzte Ende für Sie schlimmer als der Anfang. Denn es wäre für Sie besser gewesen, den Weg der Gerechtigkeit nicht zu kennen, als ihn kennengelernt zu haben und sich von dem Ihnen überlieferten heiligen Gebot abzuwenden. Aber es ist Ihnen nach dem wahren Sprichwort widerfahren, ein Hund kehrt zu seinem eigenen Erbrochenen zurück und eine Sau, nachdem sie sich gewaschen hat, zu ihr, die im Schlamm wälzt, 2. Petrus 2, 20-22. Viele Christen werden dieser Täuschung verfallen, aber Jesus ruft uns weiterhin liebevoll zurück, kümmert sich tief um uns, weint und lässt uns dennoch die Wahl. Mögen Sie und gehören Sie zu denen, die Teil dieser herrlichen, innigen Braut sind, und verlassen Sie sich völlig auf die Genügsamkeit Jesu. Und mögen wir auch zu denen gehören, die viele, die durch den Gehorsam gegenüber den Lügen des Teufels getäuscht wurden, dazu aufrufen, sich völlig auf den allgenügsamen Jesus zu verlassen. Kannst du seinen liebevollen Ruf hören? Gottes Güte. Oh, wie unendlich dankbar bin ich für die vergebende Liebe und Güte unseres Gottes. Wie oft bin ich davon abgewichen, mich völlig auf den allgenügsamen Jesus zu verlassen, und mich stattdessen auf mich selbst, meine Fähigkeiten und die Menschen um mich herum zu verlassen. Wie leicht können Selbstgerechtigkeit und Stolz unsere geistigen Augen und das Urteilsvermögen unseres Herzens trüben? Wie oft habe ich mit meinem eigenen Herzen gerungen, weil ich die Bosheit der menschlichen Natur gesehen habe, die ständig nach einem Ausweg aus der Abhängigkeit von Jesus und hin zur Selbstständigkeit sucht. Der Weg, den wir weiterhin gehen müssen, ist ein Weg des völligen Vertrauens auf Jesus, der eng mit der Intimität mit ihm verbunden ist. Es ist der Weg, die Disziplin des Vaters in unserem Leben zu wünschen und zuzulassen. Es ist auch der Weg, uns täglich zu demütigen und zu lernen, in stiller Meditation in unserem Herzen zu leben und über das vollendete Werk Jesu und seine Allgenügsamkeit nachzudenken. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass der Teufel nicht länger das eigentliche Problem ist, ebenso wenig wie unsere Umstände, egal wie schrecklich sie auch erscheinen mögen. Es sind immer und nur unsere misstrauischen Herzen, die versuchen, außerhalb von Jesus Erleichterung zu finden, aber jede solche Erleichterung ist nur vorübergehend. Es führt nur zu weiterer Unreife und hält uns auf dem Weg der Frustration. Ich bin so oft zurückgefallen und bin auf ewig dankbar, dass Reue keine Theorie, sondern ein Lebensstil ist. Ich bin so dankbar, dass Jesus für mich ausreichend ist. Deshalb muss ich nicht in Schuldgefühlen und Scham über die Vergangenheit leben, sondern kann in Frieden leben, selbst wenn ich versage, weil er für meine Wiederherstellung ausreichend ist. Seine einladenden Arme sind mir ständig geöffnet. Unser Blick muss auf Jesus gerichtet bleiben, den Urheber und Vollender unseres Glaubens. Mein lieber Freund, höre auf die Warnung im Hebräerbrief. Deshalb wollen auch wir, da wir von einer so großen Wolke von Zeugen umgeben sind, jede Last und die Sünde, die uns so leicht verführt, beiseite legen und mit Ausdauer den vor uns liegenden Wettlauf laufen, indem wir auf Jesus schauen, den Urheber und Vollender unseres Glaubens, der für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, die Schande verachtete und sich zu Rechten des Throns Gottes setzte. Hebräer 12, 1-2. Diese Worte sprechen laut und deutlich und geben uns sowohl eine nüchterne Warnung als auch eine wichtige Anweisung: Halten Sie Ihren Blick auf Jesus gerichtet. Alles ist betroffen. Unser Mangel an Vertrauen in Jesus zeigt sich in unserem Alltag auf vielfältige Weise. Beziehungen gehen in die Brüche, weil wir nicht darauf vertrauen, dass Jesus uns auf der tiefsten Herzensebene zufriedenstellt. Wer verheiratet ist, tappt leicht in die Falle und erwartet von seinem Ehepartner, dass er uns das gibt, was nur Jesus kann. Dadurch bereiten wir uns selbst auf einen Misserfolg vor. Entweder zerbrechen unsere Beziehungen, oder wir bleiben in ihnen, leben aber im Elend, bis der Tod uns scheidet. Niemand kann geben, was er nicht erhalten hat. Wie sollen wir uns in einer Beziehung einander hingeben, wenn wir nicht zuvor von Jesus alles erhalten haben, was unser Herz braucht, um Ruhe und Frieden zu finden? Wie können wir ineinander Zufriedenheit finden, ohne dass unser Herz in Jesus, unserem ewigen Liebhaber, zufrieden ist dem einen, der für immer unser Bräutigam bleiben wird? Das gilt natürlich auch für alle anderen Beziehungen. Wir bereiten unseren Kindern großen Schmerz, weil wir nicht auf die Genügsamkeit Jesu vertrauen. Das bedeutet nicht, dass Eltern nicht dafür verantwortlich sein sollten, ihre Kinder richtig zu erziehen. Aber wenn wir Jesus nicht vertrauen, woher wissen wir dann, was richtig oder falsch ist? Glauben wir wirklich, dass wir unseren Kindern die Sicherheit, Liebe, den Schutz und die Fürsorge geben können, die Jesus schenkt? Die Regierung versucht uns zu beschützen und uns eine sichere Zukunft zu bieten, während sie gleichzeitig die Genügsamkeit Jesu ignoriert. Wenn Jesus sagte, niemand kann dich aus meiner Hand reißen, warum um alles in der Welt glauben wir dann, dass die Sicherheitseinrichtungen, Polizei, Militär und so weiter, weltlicher Regierungen unsere Zukunft schützen können? Es ist besser, allen Mächten der Hölle gemeinsam entgegenzutreten und auf die Genügsamkeit Jesu zu vertrauen, der in seinen Händen ruht, die uns festhalten, als einem schwachen, bösen Menschen allein gegenüberzutreten. Oh, wie müssen wir Buße tun wirklich aus tiefstem Herzen dafür, dass wir Jesus zu einer Nebensache unseres Lebens gemacht haben und dass wir uns selbst, unserem Geld, sicheren Arbeitsplätzen, Regierungen, Ehepartnern, Führungskräften und wem oder was auch immer vertrauen. Verlassen wir uns in allem allein auf Jesus. Der Vater ruft uns zurück. Wir gehen von Schmerz zu Schmerz, von Enttäuschung zu Enttäuschung, von Frustration zu Frustration und geben immer anderen, Gott, dem Teufel und den Umständen die Schuld für unser Elend. Aber könnte es sein, dass ein liebevoller und fürsorglicher Vater, der uns weder kontrolliert noch zwingt, das Beste zu tun, uns durch all dies sanft in völliger Hingabe und tiefem Vertrauen zurück zum Herzen seines geliebten Sohnes lockt? Könnte es sein, dass der Vater bittere Tränen um seine Kinder weint, die in so vielen Bereichen ihres Lebens Zusammenbrüche erleiden. Könnte es sein, dass er dies so lange tut, bis seine Tränen ihre Herzen berühren und ihr Bewusstsein dafür wecken, dass sie Jesus brauchen? Könnte es sein, dass der Heilige Geist sich weigert, seine Stimme zu erheben und uns ins Gesicht zu schreien: Stopp, erkennen Sie denn nicht, was Sie sich selbst und den Menschen, von denen Sie sagen, dass Sie sie lieben, antun, wenn Sie die Genügsamkeit Jesu durch so viele andere Dinge ersetzen? Wenn wir uns von den Genügsamkeiten Jesu entfernen, übernimmt die Selbstanstrengung die Oberhand und Züchte schleichen sich ein, um den Schmerz eines jetzt leeren Herzens zu betäuben. Währenddessen ist der Heilige Geist da und klopft sanft und leise an die Tür unseres Herzens. Es widerspricht seiner Natur, seine Stimme zu erheben und zu schreien. Stattdessen lädt er sanft ein, zieht uns an und wartet auf unsere freiwillige Antwort. Er wird niemals gegen seine göttliche Natur handeln. Darf ich hier einige herausfordernde Gedanken hinzufügen? All unsere äußerlichen Bemühungen, unsere inneren Probleme zu lösen, werden zu noch mehr Leere und Verwirrung führen und uns noch weiter von Jesus entfernen. Menschen, die nicht glauben, dass ihre ganze Gesundheit in Jesus liegt, haben ständig Angst, etwas anzufassen, was für sie möglicherweise nicht gesund ist. Dies sind oft diejenigen, die unter vielen gesundheitlichen Problemen leiden. Aber Menschen, die im Bewusstsein leben, dass Jesus ihre Gesundheit ist, erfreuen sich oft einer besseren Gesundheit als die erste Gruppe. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle nach unserem Gewissen handeln müssen und uns von niemandem dazu zwingen lassen dürfen, dagegen zu handeln. Ich glaube auch daran, den gesunden Menschenverstand zu nutzen, um zu vermeiden, dass unser Körper durch einen ungesunden Lebensstil zerstört wird. Der Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist, dass Sie, egal wie sehr Sie sich bemühen, gesund zu sein und zu leben, am Ende des Tages genau wie diejenigen sind, die in diesem Bereich ihres Lebens ohne Jesus leben, wenn es keine Vertrauensbasis in Jesus und alles gibt, was er für sie getan hat. Ephraim, Vater im Himmel, ich höre deine Stimme, die mich liebevoll in die Intimität mit Jesus ruft. Ich entscheide mich für eine erneute Bindung. Jesus, hier bin ich. Ich ergebe mich Jan. Ich beschließe, Jan zum Mittelpunkt meiner täglichen spirituellen Reise zu machen.